Hallo, hallo, hallo and a wonderful good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Now we are going to come to one of the verses that I love so much. Jetzt kommen wir zu einem Vers, den ich so sehr liebe. And those of you who have known me for a while, Diejenigen von euch, die mich schon länger kennen, you have heard me talk about this a lot. haben mich schon oft darüber reden hören. And it's the third verse of Ephesians chapter 1. Es ist der dritte Vers im ersten Kapitel des Epheserbriefes. Look what the Passion says, how the Passion translates this. Schau, wie die Passion-Übersetzung ihn wiedergibt. Every spiritual blessing in the heavenly realm has already been lavished upon us as a love gift from a wonderful heavenly Father. Jeder geistliche Segen in der himmlischen Welt ist bereits als Liebesgeschenk von unserem wunderbaren himmlischen Vater über uns ausgeschüttet worden. I remember so well when my eyes opened to this truth. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als sich meine Augen für diese Wahrheit öffneten. It was one of the most life-changing experiences I had in the last, in probably more than 40 years. Es war eine der Erfahrungen, die mein Leben in den letzten mehr als 40 Jahren am meisten verändert hat. Because, like all of us, I always prayed for God's blessing upon my life. Denn wie jeder von uns habe ich immer um Gottes Segen für mein Leben gebetet. That's how most Christians in this world have been raised. So sind die meisten Christen in dieser Welt aufgewachsen. We've been taught to say, God bless you. Man hat uns beigebracht zu sagen, Gott segne dich. Even we don't think anything when we say it, that's been so part of our Christian DNA. Auch wenn wir nichts dabei denken, wenn wir es sagen, ist es Teil unserer christlichen DNA geworden. We've been raised in the way that God constantly needs to bless us. Wir sind so erzogen worden, dass Gott uns ständig segnen muss. And we've been taught that we always need to seek the blessing of God. Wir wurden gelehrt, dass wir den Segen Gottes immer suchen müssen. And I remember when this verse became a reality to me. Ich weiß noch, als mir bewusst wurde, dass dieser Vers that it's a past tense, it's not a present tense nor a future tense. In der Vergangenheitsform steht, weder in der Gegenwartsform noch in der Zukunftsform. I began to study it and look it up in the Greek and everywhere I could, I studied it. Da fing ich an, ihn zu studieren und schaute den Vers im Griechischen nach und wo auch immer ich nachschauen konnte. And I came to the conclusion, that's the way it is. Dann kam ich zu dem Schluss, so ist es. I came to the conclusion that there's nothing that Jesus still needs to give us or God still needs to give us. Ich bin zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es nichts gibt, was Jesus oder Gott uns noch geben müsste. And in the beginning, I remember I made a very radical decision. Ich erinnere mich, dass ich am Anfang eine sehr radikale Entscheidung getroffen habe. I will stop asking God when He has already given me everything. Wenn Gott mir schon alles gegeben hat, höre ich auf, ihn zu bitten. Even though I was very determined to change the way I pray. Obwohl ich fest entschlossen war, meine Art zu beten zu ändern. But I'm telling you honestly, this scripture confronted my heart more than almost any other scripture. Sage ich dir ganz ehrlich, diese Schriftstelle konfrontierte mein Herz mehr als fast jede andere Schriftstelle. It showed me that my heart really didn't believe that at all. Sie offenbarte mir, dass mein Herz das überhaupt nicht glaubte. I remember when I made the decision, if everything has been given to me, I will not ask anymore. Ich weiß noch, als ich den Entschluss fasste, wenn mir alles gegeben wurde, werde ich nicht mehr darum bitten. And then I didn't even know what to do in my prayer time anymore. Da wusste ich danach gar nicht mehr, was ich in meiner Gebetszeit tun sollte. I had a perfect list of over 30 items that I asked God every single day to give me or to do for me. Ich hatte eine perfekte Liste mit über 30 Dingen, um die ich Gott jeden Tag bat, mir etwas zu geben oder für mich zu tun. And then I read this verse. Dann las ich diesen Vers. And I thought, hang on, if everything has been given to me, und dachte, Moment mal, wenn mir schon alles gegeben wurde, then I'm gonna stop asking. Dann höre ich auf zu bitten. So I thought, surely this is misinterpreted. I looked in the Greek. Zuerst dachte ich, das ist sicher falsch übersetzt. Ich habe im Griechischen nachgeschaut and I realized it's not. Und festgestellt, dass es nicht der Fall ist. It's actually really in the Greek that every blessing has been given to us. Im Griechischen heißt es tatsächlich, dass uns jeder Segen gegeben wurde. So in the beginning I didn't want to teach and preach that because I knew it would confront too many people. Am Anfang wollte ich das weder lehren noch predigen, weil ich wusste, dass es zu viele Menschen konfrontieren würde. So I said, you know what, I'm just going to share it with Debbie. Also sagte ich, Okay, ich bespreche es einfach mit Debbie. But Debbie didn't really like it too much either. Aber Debbie gefiel das auch nicht besonders. Like, you're gonna stop praying now? You've been known for your intense prayer life. Sie sagte so etwas wie, willst du jetzt aufhören zu beten? Du bist doch für dein intensives Gebetsleben bekannt. I said, I'm just gonna stop asking. Ich sagte, ich werde einfach aufhören zu bitten. Debbie couldn't really see that. Aber Debbie konnte das nicht wirklich nachvollziehen. And I understand, because I couldn't see it for many, many years. Ich kann das verstehen, denn auch ich konnte es viele Jahre lang nicht erkennen. And when I saw it, it was hard for me to actually really grab it in my heart. Als ich es dann erkannte, fiel es mir sehr schwer, es wirklich in meinem Herzen zu verankern. So I meditated on this verse for endless hours, week after week after week. Also meditierte ich endlose Stunden lang über diesen Vers, Woche für Woche für Woche. And I remember. Ich erinnere mich. I would get up in the morning and spend time with Jesus. Dass ich morgens aufstand, Zeit mit Jesus verbrachte. And I would say things like this. Und Dinge wie diese sagte. Father, I thank you so much. Vater, ich danke dir so sehr. That absolutely every single blessing has already been given to me. Dass mir absolut jeder einzelne Segen bereits gegeben wurde. Since they're all mine, the only thing that's left for me is to believe it with all of my heart. Da sie alle mir gehören, muss ich nur noch von ganzem Herzen daran glauben. So I believe it. Also glaube ich es. I am blessed, therefore this day has to be blessed also. Ich bin gesegnet, also muss auch dieser Tag gesegnet sein. I am blessed, therefore it is impossible for my finances not to be blessed. Ich bin gesegnet, also ist es unmöglich, dass meine Finanzen nicht gesegnet sind. I am blessed, therefore it's impossible for my relationships not to be blessed. Ich bin gesegnet, also ist es unmöglich, dass meine Beziehungen nicht gesegnet sind. I begin to daily meditate, declare and dream about what it looks like to be blessed. Ich begann täglich darüber zu meditieren, zu deklarieren und zu träumen, wie es aussieht, gesegnet zu sein. And not my dreaming and meditation and declaration is what convinced Debbie. Aber nicht mein Träumen beim Meditieren und Deklarieren hat Debbie überzeugt. Not even my teaching. Auch nicht mein Lehren. But the radical transformation in my practical life experiences is what convinced her. Sondern die radikale Veränderung in meinen praktischen Lebenserfahrungen hat sie überzeugt. Sometimes if there was a difficult task, she would say, you do it because you are blessed. For you it's going to work out fine. Manchmal, wenn es eine schwierige Aufgabe gab, sagte sie, du machst es, weil du gesegnet bist. Für dich wird es gut laufen. Sure, I'm blessed. I'll handle that. Klar bin ich gesegnet. Ich werde das bewältigen. I remember even in practical things, my life has just turned around. Ich erinnere mich, dass mein Leben sich auch in praktischen Dingen einfach gewendet hat. I remember many years ago we had a vacation with our two adult sons and Debbie and me in Ireland. Ich erinnere mich, dass wir vor vielen Jahren mit unseren beiden erwachsenen Söhnen, Debbie und mir, in Irland Urlaub gemacht haben. And everybody wanted to drive from Dublin to Belfast. Alle wollten von Dublin nach Belfast fahren. Just to spend one day in that city. Nur um einen Tag in dieser Stadt zu verbringen. And there is a special market that they all wanted to see. Dort gibt es einen besonderen Markt, den sie alle sehen wollten. And we come to it. Als wir dort ankamen. And typically Irish or English weather. Just cold and rain. Herrschte typisch irisches oder englisches Wetter. Kälte, Regen. And a lot of traffic. Und sehr viel Verkehr. And Debbie said, oh no, now we have to walk a long way in the rain because there's no parking anywhere. Debbie sagte, oh nein, jetzt müssen wir einen langen Weg im Regen laufen, weil es nirgendwo einen Parkplatz gibt. I said to her, don't worry, I'm blessed. Ich sagte zu ihr, mach dir keine Sorgen, ich bin gesegnet. That time she really thought it's not gonna happen. Damals dachte sie wirklich, dass nichts passieren würde. I drove up to the door of the market. Ich fuhr vor das Tor des Marktes. And right in front of the door a car pulled out and made a space for me. Und direkt vor dem Tor fuhr ein Auto heraus und machte einen Platz für mich frei. She said, typical you. Debbie sagte, typisch du. I said, yep. Ephesians 3 verse 1 is a reality in my heart. Ich sagte, ja, Epheser 3 Vers 1 ist in meinem Herzen Realität. Tomorrow we talk more. Morgen reden wir mehr darüber.